Sie löschen und verklagen mich, hassen und verraten mich. Doch ich bin der Typ, der einem Volk aus seiner Seele spricht. Ihr habt euer Image, ich hab meinen Stolz. Ihr rappt nur für Scheine, ich aus Langeweile. Ihr denkt, die ganze Scheiße renkt sich eines Tages ein. Aber wie soll das passieren, wenn die Leute draußen schreien? Ich bin nur ein Schläfer, offiziell nicht existent. Ich schreibe 18 Tracks und die ganze Szene brennt. Ihr seid prominent, doch sitzt alleine im Hotel, während die Gangster auf der Straße draußen wie die Hunde bellen. Tut mir einen Gefallen und hört einfach alle auf, denn deutscher Rap hat euch Kanacken doch nie wirklich gebraucht. Ihr seid die Titanic, ich der Berg aus Eis. Euer Sound so minimal, dass selbst ein Zwerg schon darauf scheißt. Dieser Track ist so direkt, dass ihr einpackt und verreckt. Ich bin nur der Henker, der das Urteil jetzt vollstreckt. Das hier ist mein Kampf und das Letzte, was du hörst, weil morgen jeder Deutsche einen Eid auf mich schwört. Ich baue aus Hartz IV eine eigene Armee und gebe den Befehl zum Sturm auf die Moschee. Denn das hier ist mein Kampf und das Letzte, was du hörst, weil morgen jeder Deutsche einen Eid auf mich schwört. Ich hisse meine Fahne auf dem Kanzleramt und stecke über Nacht ein ganzes Land in Brand. Ihr seid alle dick am Reden, was ich mache, wär verboten. Ihr behinderten Idioten, was ihr labert, ist gelogen. Wer verkauft den Stoff und muss sehen, wo er bleibt? Ich werd zum Workaholic und bin jederzeit bereit. Ich habe keinen Job, mein Rap ist meine Arbeit. Ihr hockt im Büro und wisst genau, dass ihr am Arsch seid. Ihr kleinkarierten Sesselfurzer, denkt ihr habt es drauf. Dabei weiß jeder hier im Ghetto, dass ihr Bonzen zu nichts taugt. Ich schlage mich durchs Leben und bist du schwul, schlag ich auch dich. Du leckst mit deinem Kerl und mich zerreißt es innerlich. Ihr findet mich zu hart, mein Style zu explizit. Aber ich kann nichts dafür, wenn ihr die Kinder nicht erzieht. Ich passe mich nicht an, bleibe einfach exklusiv. Du rappst für dein Label und kriegst auf der Straße Beef. Ein Messer in die Rippen, damit du Bastard weißt, wer von der Straße kommt, auch auf der Straße bleibt. Das hier ist mein Kampf und das Letzte, was du hörst, weil morgen jeder Deutsche einen Eid auf mich schwört. Ich baue aus Hartz IV eine eigene Armee und gebe den Befehl zum Sturm auf die Moschee. Denn das hier ist mein Kampf und das Letzte, was du hörst, weil morgen jeder Deutsche einen Eid auf mich schwört. Ich hisse meine Fahne auf dem Kanzleramt und stecke über Nacht ein ganzes Land in Brand. Man behauptet, meine Texte wären rechte Propaganda. Schönen Gruß hier von mir an den Häuptling aus Uganda. Ich bin tolerant und gegen jegliche Gewalt. Es sei denn, deine Fotze will jetzt auch noch Unterhalt. Okay, das mit der Gewalt war ein bisschen übertrieben, denn hier gibt's kein Happy End, genauso wie in 7. Ich bin das so gewohnt, der Imperator im Revier. Deshalb hüte dich bloß vor der dunklen Seite tief in mir. Auf der Straße hier herrscht Krieg, denn die Fronten sind verhärtet. Ich saß hinter Gittern, nur weil ich mich mal wehrte. Die neue deutsche Härte ist ein Schlag gegen die Schläfe. Du wachst nie mehr auf und wirst beatmet durch Geräte. Mein Leben ist ein Kampf gegen tausende von Gegner. Das Coke aus Marokko war bis jetzt mein größter Fehler. Ich bin wie Russell Crowe, ein Gladiator von der Street. Und ich rappe für mein Land, bis der Kaiser vor mir kniet. Das hier ist mein Kampf und das Letzte, was du hörst, weil morgen jeder Deutsche einen Eid auf mich schwört. Ich baue aus Hartz IV eine eigene Armee und gebe den Befehl zum Sturm auf die Moschee. Denn das hier ist mein Kampf und das Letzte, was du hörst, weil morgen jeder Deutsche einen Eid auf mich schwört. Ich hisse meine Fahne auf dem Kanzleramt und stecke über Nacht ein ganzes Land in Brand. Yeah.